nie gewehrt. Und alle haben dich gelobt. Der Mann ist abgeklärt. Es gab immer einen Grund. Es gab immer einen Zweck. Es liegen keine Zweifel auf dem goldenen Mittelweg. Alles ganz normal, lief doch alles ganz normal. Alles ganz normal, lief doch alles ganz normal. Lief doch alles ganz normal. Yeah.